versteh mich bitte nicht falsch. Na klar, es Web mein Leben, doch ich bin es leid, immer nur übers Rappen zu reden. Ich hab noch sehr viel Hunger, noch sehr viel Durst, liebe Rap, doch ich identifizier mich nicht dadurch. Ich bin Koma, schreib mit Energie an jedem Satz, doch will auch Marco sein privat, ich brauch den Gegensatz. Das Leben prägt mich, Rap tut seinen Teil dazu, doch nur auf Rap bauen ist wie Laufen auf einem Schuh. Verstehst du, was ich denk? Ich muss hier raus, es wird zu eng und alles andere wär beschränkt. Ich bleib Mensch und erst in zweiter Linie Rapper, um zu zeigen, wer ich bin, brauch ich kein Mic oder Kompressor. Ja, es stimmt, ich kann mit Rappen sehr viel Zeit verbringen, brauch auch Abstand, um mich wieder voll einzubringen. Ja, es stimmt, nimm die Scheiße beim Wort. Ich will raus in die Welt aus meinem geistigen Dorf. Er will raus in die Welt, denn er muss einfach vor. Es gibt nichts, was ihn hält in seinem geistigen Dorf. Er will raus in die Welt und er trinkt in dein Ohr. Denn sein Rap ist Ventil und kein Teil einer Show. Er will raus in die Welt, er muss einfach vor. Es gibt nichts, was ihn hält in seinem geistigen Dorf. Er will raus in die Welt und er trinkt in dein Ohr. Denn sein Rap bleibt Ventil, wird nie Teil deiner Show. Verstehst dich falsch, wenn ich frag, was soll das sein? Verstehst dich falsch, wenn ich sag, zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du bist. Mir egal, wie gut du rappst, wenn du eigentlich ein Lutscher bist. Ich weiß, dich auszutauschen, das kann nicht verkehrt sein. Verstehst dich falsch, doch da muss Platz für mehr sein. Ungelogen laberst mich hier schon eine Stunde zu über deine Strophen, doch ich frag mich grad, wo bist du? Versteh mich nicht falsch, ich find's geil, dass du schreibst, doch schade, wenn es das Einzige bleibt. Nur über Rappen reden, das einzige Thema ist, such das Gesicht hinter deiner Maske, doch ich seh da nichts. Ich bin wie du, Mann, ich pack alles rein. Ja, ich atme schon im Takt und denke, fuck, das kann nicht alles sein. Ich brauch mehr vom Leben, ich brauch die Einflüsse, brauch viel Raum für einen weiten Blick wie von einer Steilküste. Er will raus in die Welt, denn er muss einfach vor. Es gibt nichts, was ihn hält in seinem geistigen Tor. Er will raus in die Welt und er trinkt in dein Ohr. Denn sein Rap ist Ventil und kein Teil einer Show. Er will raus in die Welt, er muss einfach vor. Es gibt nichts, was ihn hält in seinem geistigen Tor. Er will raus in die Welt und er trinkt in dein Ohr. Denn sein Rap bleibt Ventil, wird nie Teil deiner Show. Verstehst dich falsch, wenn ich frag, was soll das sein? Verstehst dich falsch, wenn ich sag, zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du bist. Mir egal, wie gut du rappst, wenn du eigentlich ein Lutscher bist. Sag mir, wer du bist, auch wenn du's nicht weißt. Sie dachten mich zu kennen, wussten selbst nicht, wer ich bin. Wahrheit liegt woanders, ohne Schuld. Sag mir, wer du bist, auch wenn du's nicht weißt. Sie dachten mich zu kennen, wussten selbst nicht, wer ich bin. Wahrheit liegt woanders, ohne Schuld.